Lilo. Die aufgeheizte Lage in den USA war für das Magazin Edition F ein Anlass, sich mit der Autorin Angie Thomas zusammenzusetzen und hauptsächlich über zwei Dinge zu reden: Polizeigewalt und Rassismus. Themen, die für sich genommen schon eine Menge Zündstoff liefern und kombiniert erst recht hochexplosiv werden. Ob Edition F sich bei der Bearbeitung dieses heißen Eisens die Finger verbrannt hat oder uns hier tatsächlich ein sinniger und differenzierter Artikel erwartet, werden wir im Verlauf dieses Videos sehen. Werfen wir also gemeinsam einen Blick in den Artikel. Wessen Freund und Helfer? Die Wahrscheinlichkeit, in den USA durch Polizeigewalt zu Tode zu kommen, war im letzten Jahr für junge, dunkelhäutige Männer 9-mal so hoch wie für den Rest der amerikanischen Bevölkerung. Dies geht aus einer Datenauswertung des Guardians hervor. Zack, ein paar Sätze gelesen und schon zieht mein Statistikerherz sehr schmerzhaft in meiner Brust. 9-mal so hoch klingt erstmal erschreckend, bis man sieht, wie viel Mühe sich hier gegeben wurde, auf eine besonders hohe Zahl zu kommen. Achtung Freunde, ich werfe euch jetzt ein paar Statistiken an den Kopf, aber danach versteht man die Arbeitsweise der Autorin dieses Artikels besser. Die Seite des Guardians zeigt Daten zu Opfern tödlicher Polizeigewalt. Gebe ich in den Filter eure Kriterien männlich und dunkelhäutig ein, werden mir 253 von 1093 angezeigt. Weil ihr außerdem jung erwähnt, ziehe ich die 29 Opfer ab, die älter als 45 gewesen sind. Insgesamt macht die von euch beschriebene Gruppe mit 224 Opfern also 20% der Gesamtopferzahl aus. Um daraus das Risiko abzuleiten, wie wahrscheinlich es für einzelne Personen dieser Gruppe ist, von Polizisten getötet zu werden, muss man den relativen Anteil an der Gesamtbevölkerung ermitteln und ihm mit dem Anteil der Opfer gegenüberstellen. In den USA machen Afroamerikaner etwa 13% der Bevölkerung aus. Etwa die Hälfte davon sind männlich, also 6,5%. Von diesen 6,5% nehmen wir an, dass die Altersverteilung ähnlich der Restbevölkerung ist. Als jung definieren wir hier die gleiche Altersspanne wie bei den Opfern, also Personen zwischen 15 und 44 Jahren. Diese machen etwa ein Drittel der 6,5% aus, sprich etwa 2,2%. Dass nur 2,2% 20% der Opfer ausmachen, zeigt tatsächlich, dass diese Gruppe etwa 9-mal gefährdeter ist als der Rest der Bevölkerung. Allerdings zählen zu diesem Rest auch Babys, Kleinkinder und Rentner, welche eher selten mit dem Gesetz in Berührung kommen. Die Zahl ist daher ziemlich aufgebauscht. Damit Bleilo zwischen den ganzen Statistiken etwas durchatmen kann, bringe ich an dieser Stelle den Punkt mal zu Ende. Setzt man die Opfer von Polizeigewalt ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, ist in der Regel immer eine relativ hohe Zahl zu erwarten. Eventuell zeichnet sich ein differenzierteres Bild ab, wenn man als Vergleichsgruppe Personen nimmt, die auch öfter mit der Polizei im Konflikt sind, Straftäter zum Beispiel. Und tatsächlich sehen hier die Verhältnisse sehr viel anders aus. Unter den Gewaltverbrechern gibt es 37,5% schwarze Täter. Bei den Tötungen an Polizisten im Dienst machen schwarze Täter sogar 40% aus. Nimmt man also statt der Gesamtbevölkerung die Kriminalitätsrate schwerer Verbrechen als Vergleichsgröße, ist es für junge, dunkelhäutige Männer im Schnitt nicht mehr 9-mal wahrscheinlicher, sondern sogar deutlich unwahrscheinlicher, von einem Polizisten getötet zu werden. Welche Einflussfaktoren dazu führen, dass Schwarze in den USA so oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten, müsste untersucht werden und eventuell spielt dabei Rassismus auch eine Rolle. Dass jedoch Polizisten in den USA generell direkt rassistische Gewalt ausüben, wird durch die Zahlen in keiner Weise gestützt. Das war ein relativ ausführlicher statistischer Exkurs, also weiter im Programm. Was für viele Teile der nicht weißen Bevölkerung der USA seit Jahren bittere Realität ist, findet in großen Teilen der Welt meist nur dann Beachtung, wenn Proteste vor Ort zu gewalttätigen Ausschreitungen führen oder in den Online-Medien so präsent werden, dass sie sich nicht mehr ignorieren lassen. Besonders bitter für die Betroffenen, in vielen Fällen kommt es nicht zur Verurteilung der schuldigen Polizisten. Was? In vielen Fällen kommt es nicht zu der Verurteilung der schuldigen Polizisten? Hashtag Belege einfügen. Ich bin mir schon relativ sicher, dass es in diesem Gebiet einige, zumindest fragwürdige Gerichtsurteile gibt. Aber hier so eine Aussage als Fakt zu verkaufen und so zu tun, als könne man besser über die Polizisten urteilen als die zuständigen Gerichte, ohne eine Quelle anzugeben oder detaillierte Einblicke in die Fälle zu haben, ist schon ein starkes Stück. Der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten gilt eben auch bei Polizisten. Die amerikanische Schriftstellerin Angie Thomas nimmt sich in ihrem Debütroman The Hate U Give dem Thema an und hat einen Jugendroman geschaffen, der einen Einblick in die Lebenswelt vieler dunkelhäutiger Jugendlicher in den USA schafft. Der Titel des Romans, der mehrere Wochen an der Spitze der New York Times Bestsellerliste stand, versteht sich als Referenz zu Tupac Thug Life. Im Zentrum der Handlung steht die 16-jährige Star, die miterlebt, wie ihr Kindheitsfreund Khalil von einem Polizisten erschossen wird. Star muss daraufhin nicht nur den Verlust ihres Freundes verarbeiten, sondern steht außerdem vor der Entscheidung, ob sie gegen den schuldigen Polizisten aussagen und somit selbst zum Zentrum des Protestes werden soll. Okay, klingt nach einer interessanten Geschichte, aber eine Frage bleibt dann doch offen. Wer ist dieser Tupac? Black Lives Matter. Stars Leben spielt in zwei Welten. Einerseits in einem verarmten, von Gangs umkämpften Viertel, in dem sie mit ihrer Familie lebt. Andererseits in einer Privatschule, die fast ausschließlich von weißen Schülern und Schülerinnen besucht wird. Die Reaktion auf Carlys Ermordung, der Blick auf die Polizei und die Einstellung zu Rassismus fallen an den beiden Schauplätzen sehr unterschiedlich aus und verdeutlichen unter anderem, wie selbstverständlich viele weiße Menschen mit ihren Privilegien umgehen. Oh je, Schwarz-Weiß-Malerei to the fullest. Die Weißen sind privilegiert und nehmen das als selbstverständlich hin. Wobbledy-wobbledy-wop. Alles schon mal gehört. Das klingt schon sehr nach Zutaten aus der Black Lives Matter Gewürzkiste. Es wäre allerdings interessant zu wissen, was in dem Buch dazu steht, warum auf der Schule fast nur weiße Schüler sind und warum die andere Gegend Gang umkämpft ist. Aber vielleicht nähern wir uns den Details ja, wenn wir uns das Interview mit der Autorin durchlesen. Die Figuren des Buches sind sehr divers. Du triffst keine generellen Aussagen über bestimmte Gruppen und verzichtest auf Stereotypen. Keine generellen Aussagen über Gruppen? Ich habe das Buch nicht gelesen und es wäre natürlich schön, wenn darin tatsächlich keine Pauschalurteile über Gruppen gefällt werden. Ihr selbst scheint es da aber zumindest nicht so genau zu nehmen, denn weiter oben schreibt ihr, wie selbstverständlich viele weiße Menschen mit ihren Privilegien umgehen. Dass weiße Menschen Privilegien haben, die sie als selbstverständlich wahrnehmen, ist also keine generelle Aussage über eine Gruppe. Oder reicht das viele schon, um die Aussage zu relativieren? Und was ist mit diesem Zitat der Autorin, das ihr als Überschrift für euren Artikel verwendet habt? Ich lernte früh, dass meine Hautfarbe auf Polizisten gefährlich wirken könnte. Ist das keine generelle Aussage über eine Gruppe? Und zwar die Gruppe Polizisten. Wird hier nicht unterschwellig gesagt, dass Polizisten tendenziell rassistisch sind? Ganz ehrlich, wenn man sich gegen Stereotypen ausspricht und angeblich gegen Vorverurteilungen ist, sollte man sich auch an seine eigenen Maßstäbe halten. So wirkt das Ganze schon ziemlich heuchlerisch und schmeckt ein gutes Stück weit nach Doppelmoral. Es gibt tolle Polizisten. Das Traurige ist, dass in den wenigsten Fällen hart gegen Polizeigewalt vorgegangen wird. Wenn ein unbewaffneter Mensch von einem Cop erschossen wird, nur weil er schwarz ist, dann muss dieser Cop dafür zur Verantwortung gezogen werden. Erstmal schön, dass du anerkennst, dass es auch tolle Polizisten gibt. Aber wie oft passiert es, dass in den USA ein Polizist auf Streife ist und aus dem Nichts einfach jemanden aufgrund seiner Hautfarbe tötet? Die Formulierung, nur weil er schwarz ist, ist populistisch und suggestiv. Ach, du hasst mich nur, weil ich schwarz bin. Besonders wenn man es so verkauft, als wäre das die Regel und als würde da nicht gegen die Beamten vorgegangen werden. Nur weil er schwarz ist, ist außerdem eine schwer nachweisbare Spekulation über die Motive der Polizisten. Hier wird schon eine ziemlich eindeutige Anti-Polizei-Sichtweise an den Tag gelegt, die sich durch weite Teile des Artikels zieht. Der Blick des Artikels scheint auf Rassismus gerichtet und setzt dabei die Scheuklappen auf. Das Problem von Polizeigewalt wird deshalb nur oberflächlich und unzureichend erklärt. Mit dem Hass der Polizisten. Dabei ist die Problematik äußerst komplex und mit dieser Simplifizierung trägt man auf keiner Ebene zur Lösung bei. Stattdessen verhärtet man die Fronten. Und ja, es gibt viele offene Fragen zu Polizeigewalt, Vorurteilen und Bestrafungen, über die man sich allerdings ernsthaft Gedanken machen sollte, statt jedes Fragezeichen einfach mit Rassismus zu beantworten. Also Freunde, lasst euch nicht erschießen und bleibt logisch. Wieder mal Zeit, mich bei meinen Patrons zu bedanken. Neu dazugekommen sind diesen Monat One und Koch. Ich danke euch beiden herzlich für eure Unterstützung. Ein Dankeschön geht natürlich auch an den Rest der Patrons. Wir sehen uns im nächsten Stream oder im Discord. Also, bis dann!